Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt so merkwürdig einfache Fragen. Eine von diesen merkwürdig einfachen Fragen in der Astronomie ist die Frage, warum das Universum eigentlich so dunkel ist. Und damit meine ich jetzt nicht wieder die Geschichte mit dem Herrn Olbers und dem Paradoxon, warum ist es nachts dunkel? Nee, sondern warum ist es überhaupt im Universum so dunkel? Ich meine, gibt es dafür irgendeinen Grund? Es sind nur so viele Sterne da, wieso ist denn das insgesamt so dunkel geworden? Sind wir vielleicht in einer ausgehenden Zeit? War es früher viel heller? Summa summarum wird sich eines herausstellen. Das Universum ist deshalb so dunkel, weil Sie da sind. Und ich. Weil es uns gibt. Deswegen ist das Universum so dunkel. Ist es zu schwierig? Okay, fangen wir nochmal an. Also warum ist das Universum so dunkel? Sie werden sehen, es hat sehr, sehr viel mit Ihnen zu tun. Weil die Dunkelheit des Universums eine Aussage über das Alter des Universums ist. Ich würde fast sagen, so dunkel mit ganz vielen O's, denn das ist durchaus nicht so ganz so einfach. Das Universum ist so dunkel, weil Sie da sind, Sie sind da, Sie sind Kohlenstoffeinheiten mit Beimischungen von Phosphor, Stickstoff, Sauerstoff, Calcium, Jod, Fluor und so weiter. Und diese Elemente müssen erstmal erbrütet werden. So ein Universum kann nicht damit beginnen, gleich irgendwelche Lebewesen in die Welt zu setzen und die sich dann fragen, warum ist das Universum so dunkel? Denn nur dann, wenn genügend Zeit vergangen ist, dass genügend Sterne in die Welt gekommen sind, die ihrerseits, einige davon wenigstens, ihrerseits die schweren Elemente ans Universum zurückgegeben haben, dann wieder sich aus neuen Gaswolken neue Sterne geformt haben und diese neuen Sterne bestehen dann aus viel mehr schweren Elementen als die allererste Generation und die zweite Generation, die produziert noch mehr schwere Elemente und wieder werden Supernovae explodieren und bringen, also mehr und mehr schwere Elemente ins Universum und dann kann es überhaupt erst dazu kommen, dass sich um einen Stern herum Planeten bilden, denn ein Planet wie die Erde zum Beispiel, Silizium, Eisen, Nickel, Aluminium, Magnesium und so weiter, das muss ja alles irgendwo herkommen und es kommt von den Sternen. Und deswegen, weil so viel Zeit vergehen muss und in der Zwischenzeit das Universum vor allen Dingen expandieren muss, denn es muss auch kalt genug sein, damit es überhaupt zu Lebewesen kommen kann. Es muss mindestens einige Gebiete geben, die hinreichend stark abgekühlt haben, damit Gaswolken unter ihrem eigenen Gewicht zusammenstürzen können. Sind sie noch da? Deswegen ist das Universum so dunkel, weil es so alt ist. Nur in einem alten, großen, dunklen, kalten Universum können sie überhaupt existieren. Es kann gar nicht anders sein. Das darf gar nicht anders sein. Wenn es anders wäre, dann wären sie gar nicht da. Also nochmal, die Tatsache, dass es uns gibt, setzt voraus, dass das Universum eine unglaublich lange Entwicklungszeit hinter sich gebracht hat, in der all diese Prozesse, von denen ich gerade gesprochen habe, ich wiederhole sie nicht mehr, aber ich kann Ihnen noch mal sagen, Fusionsprozesse in Sternen. Sterne entstehen nur dann, wenn Gaswolken auch wirklich kalt genug sind. Gaswolken können aber nur dann kalt genug sein, wenn das Universum um sie herum auch kalt genug ist. Wenn das Universum 4000 Grad hat, dann können Sie nicht verlangen, dass eine Gaswolke sich auf 10 Grad absenkt. Und zwar mit 10 Grad meine ich hier Kelvin. Und 0 Grad Kelvin sind minus 273 Grad Celsius. Das heißt, wenn ich von 10 Grad spreche, dann bedeutet das eine Gaswolke mit minus 263 Grad Celsius. Und so kalt müssen die Wolken werden, damit ein Stern entstehen kann. Nämlich dann entsteht ein Stern, das wissen Sie natürlich, ich sage es aber für die neu angekommenen Zuschauer von Alpha Centauri nochmal, wenn der thermische Druck in der Wolke nicht mehr so stark ist, dass er der Gravitation, nämlich dem Eigengewicht der Wolke, irgendwas entgegenhalten kann. Dann entsteht ein Stern. Also mit anderen Worten. Man kann überhaupt erst Sterne haben, wenn das Universum eine gewisse Mindestgröße hat. Ja? Vorher geht da gar nichts. Und wenn genügend Sterne entstanden sind, dann gibt es Lebewesen. Dann nicht. Das könnte also sein, dass wir die allerersten Lebewesen in der Milchstraße sind, weil es eben eine Weile gebraucht hat, bis so ein Gebilde wie die Milchstraße genügend schwere Elemente erzeugt hat. So, das erstmal ganz grundsätzlich dazu. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Der wirkliche, fast würde ich sagen, der wichtigere Grund. Denn wir sollten uns nicht darüber wundern, dass die Katze da ihre Löcher im Fell hat, wo sie ihre Augen hat. Na, ist ja klar. Denn wenn das Universum anders wäre, dann gäbe es uns nicht. Das ist ein bisschen eine Sache, wo sich die Katze selber in den Schwanz beißt mit dieser Argumentation, das Universum ist dunkel, weil wir da sind. Der physikalische Grund, weshalb das Universum so dunkel ist, hat damit zu tun, dass in den Frühphasen des Universums, also in den ersten 1-2 Milliarden Jahren nach dem Urknall, ein unglaubliches Desaster los war. Damals sind Sterne entstanden. Ja, da war was los. Ja. Da ging es rund. Damals, als die ersten Galaxien entstanden, das waren ja praktisch nur riesengroße Gasklumpen, die also unter ihrem eigenen Gewicht zusammengestürzt sind. Heute macht unsere Milchstraße vielleicht eine Sonnenmasse pro Jahr. So Gott sei Dank großzügig, nehmen wir 10 Sonnenmassen pro Jahr an Sternen, wo das viel zu viel ist. Aber 10 Sonnenmassen pro Jahr, Das bringt die Leuchtkraft zustande, die diese Galaxie abgibt. Früher, meine Damen und Herren, war alles besser. Vor allem die Sternentstehungsrate war viel, viel höher. Woher wir das wissen? Hier. Wir gucken tiefer. Es gibt diesen netten Satz, den man auf vielen Autos amerikanischer Astronomen finden. Astronomers penetrate deeper and deeper. Astronomen gucken tiefer und tiefer, soll das heißen. Und zwar seitdem die Technologie es uns gestattet, in gewissen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums viel, viel tiefer in das Universum reinzuschauen, als das mit optischem Licht möglich ist. Ja, das optische Licht, was wir empfangen können, das können wir nur aus einer bestimmten Entfernung bekommen. Danach kriegen wir einfach nichts mehr und vor allen Dingen deswegen nicht, weil das optische Licht durch die Expansion des Universums ja ins immer rötere und rötere verschoben wird. Das heißt, wir müssen heute, wenn wir nach Sternentstehungsgebieten im frühen Universum gucken wollen, dann müssen wir im Infraroten gucken, beziehungsweise im Radiobereich. Denn da Sternentstehungsgebiete sind ja kalte Wolken. Kalte Wolken sind häufig angefüllt mit Staub. Der Staub absorbiert das optische Licht, reemittiert es als Infrarotlicht wieder. Und wenn das Infrarotlicht, weil das Zeug so weit von uns entfernt ist, auch noch ins Rote verschoben wird, ja, du lieber Gott, dann landet man am ganz langwelligen Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Und heutzutage ist es möglich, bei Rotverschiebungen von 7 bis 8 Galaxien zu entdecken. Die allerersten Gebilde im Kosmos, die allerersten großen, gravitativ gebundenen Systeme. Da hat man zum Beispiel einen Quasar, dessen Nummer ich jetzt nicht parat habe, gefunden. Der ist bei einer Rotverschiebung von 7,5. Das sagt Ihnen jetzt nichts. Ich will Ihnen kurz sagen, was das bedeutet. Das Universum war damals 850 Millionen Jahre alt. Also noch relativ knackig und jung, denn es ist heute 13,7 Milliarden Jahre alt. Und als das Universum 850 Millionen Jahre alt war, da hat dieser Quasar, dieses quasi-stellare Objekt, in seiner Mitte ein supermassives schwarzes Loch von mehreren Millionen Sonnenmassen. Um sich herum eine wahnsinnige Gaswolke angesammelt und in dieser Gaswolke sind Sterne entstanden. Die Leuchtkraft im Infraroten ist so dramatisch, wenn man die umrechnet in eine Sternentstehungsrate, dann entstehen in dieser Quasarwolke ungefähr alle 5 Stunden ein Stern. Das muss man sich mal überlegen. Alle 5 Stunden. Das heißt, in dieser Zeit gab es einen solchen Gasnachschub ins Zentrum von Galaxien. Nicht nur bei diesem Quasar, sondern bei vielen anderen gerade sich bildenden Galaxien auch, dass die globale Sternentstehungsrate im Universum zu dieser Zeit ja viel, viel höher war als heute. Ja? Damals war richtig was los. Richtig was los. Also, man macht sich keine Vorstellung. Das ist also für mich als Plasmaphysiker muss das ein Himmel gewesen sein. Das ist ungeheuerlich. Ja? Wahnsinnige Mengen an Sternen, die schlagartig entstanden, sehr viele davon ja sehr große Sterne, die dann also als Supernova wieder vergingen, dem umgebenden Material ihre schweren Elemente mittels riesiger Explosionen übergeben, dann ging dieser Materiekreislauf immer weiter und vor allen Dingen viel schneller als heute. Heutzutage haben wir zum Beispiel bei den elliptischen Galaxien, bei den großen, runden Galaxien, haben wir es mit Phänomenen zu tun, die schon lange keine Sterne mehr machen. Die Sternentstehungsgeschichte des Universums war so, dass am Anfang eine große Party gefeiert wurde und seitdem geht es eigentlich nur noch bergab. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, die Sonne ist vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Ja, das ist ungefähr das Alter, was man aus dem Meteoritengestein ablesen kann. Dann sind also fast 9 Milliarden Jahre vorher, ja, hat dieses Universum fast 99% aller Sterne gemacht bereits, bevor die Sonne entstand. Sind bereits 99% aller Sterne gemacht worden. Ja? Das heißt, die Dunkelheit des Himmels hat ganz stark etwas damit zu tun, dass in den Frühphasen des Universums die Sternentstehungsrate so wahnsinnig hoch war. Woran kann das gelegen haben? Nun, einerseits, zunächst einmal, denn heutzutage ist ja ein großer Teil der Galaxienmasse in Sternen und nur ein geringer Teil im Gas, zumindest in dem Gas, was kalt genug wäre, um Sterne wieder zu machen. Also was ist da passiert? Früher war natürlich wesentlich mehr kaltes Gas vorhanden und im Laufe der Jahrmilliarden ist dieses kalte Gas eben in Sterne verwandelt worden. Naja, so weit, so gut. Aber woher kommen denn dann diese großen Gasmengen? Denn auf der anderen Seite ist es ja so, dass da, wo die Galaxien sind, das sind ja solche Gebilde von Filamenten, man weiß ja, Galaxien, die häufen sich in Galaxienhaufen an, Galaxienhaufen, die konzentrieren sich zu Galaxien-Superhaufen und dazwischen, zwischen diesen Filamenten aus Galaxien-Superhaufen sind ja riesengroße Leerräume, was ja verständlich ist. Denn schließlich muss das Gas ja irgendwo herkommen. Und es ist natürlich aus den Riesenvolumina gekommen, wo am Anfang das intergalaktische Gas relativ gleichmäßig verteilt war. So entstanden also an den Rändern gravitativ gebundene Systeme. Das Gas rutschte da rein, weil da war es ja sowieso schon dichter. Und weil es dichter war, war die Schwerkraft dort stärker. Das heißt, das Gas rutschte nach. So weit, so gut. Aber das war noch nicht alles. Dadurch, dass das Universum früher ja kleiner war, denn es expandiert ja seit Anbeginn der Zeit, ist ja das Universum ein expandierender Raum. Früher war das Universum klein, das heißt, die Abstände zwischen den Galaxien waren kleiner. Die Abstände zwischen den Galaxien waren kleiner, das heißt, die Kräfte, die die Galaxien aufeinander ausgewirkt haben, waren stärker als heute. Denn wenn schwere Massen sich umeinander umkreisen, dann wird ein Drehmoment ausgeübt. Drehmoment heißt, ja, Material gewinnt oder verliert Drehimpuls. Dadurch, dass es Drehimpuls verliert, kann es zum Beispiel in die Gravitationspotenziale von Galaxien hineinrutschen. Und so beobachten wir heute zum Beispiel auch, dass wechselwirkende Galaxien, also Galaxien, die untereinander in irgendeiner starken gravitativen Anziehung stecken, wesentlich höhere Sternentstehungsraten haben als zum Beispiel so einsame Galaxien wie die Andromeda-Galaxie. Ja? Oder viele andere Galaxien, die überhaupt keinen Begleiter mehr haben. Das heißt, in den Frühphasen des Universums ist es völlig normal, dass die Sternentstehungsrate so hoch war, weil es gab viel mehr Wechselwirkung der Galaxien untereinander. Das war einfach so. Das heißt, es ist völlig logisch, dass heutzutage der Himmel viel, viel dunkler ist als damals. Das Universum ist kälter geworden, viel, viel kälter geworden im Laufe der Zeit. Wenn wir jetzt empfindlich wären im Infraroten, und nicht im optischen Bereich, dann würde für uns der Himmel viel heller aussehen, weil es sehr viele Infrarotquellen am Himmel gibt, unter anderem natürlich die kosmische Hintergrundstrahlung. Aber die Dunkelheit bezieht sich ja auf das Wort dunkel im Sinne von nicht mehr sichtbar. Das heißt, das Universum ist heute dunkel, weil es kalt geworden ist, weil es selber nicht mehr im optischen Bereich strahlt, weil früher die Sternentstehungsrate viel, viel höher war als heute, weil früher das Universum viel kleiner war als heute, dadurch die Galaxien sich eben dermaßen stark gegenseitig beeinflusst haben, dass große Gasströme in die Zentren der Galaxien hineingeflossen sind und dabei Sternentstehung angeregt haben. Das erklärt auch zum Beispiel, weshalb in den Zentralbereichen von Galaxien so große Sternhaufen sind, die zu den ältesten Sternen gehören, die wir kennen in der Milchstraße. Abgesehen von den Kugelhaufen, die es noch gibt, sind das die ältesten Sterne, die wir haben. Das heißt, am Anfang war das Universum eine unglaubliche Maschine, die nichts anderes gemacht hat, als Gas in Sternen zu verwandeln. Die Sterne sind explodiert, haben wieder neue Gaswolken kreiert und so weiter. Das war der Anfang eines Kosmos, der eben unter anderem an einer Stelle in der Milchstraße etwas ganz Tolles erzeugt hat. Nämlich die Entstehung eines Systems von Planeten. Vor 4,5 Milliarden Jahren muss einer dieser Sterne, 20 Mal so schwer wie die Sonne, explodiert sein, hat seine schweren Elemente in eine Gaswolke hineingepresst, eine Gaswolke, die sich drehte, ein wenig drehte, durch dieses Hineinpressen aber dazu veranlasst wurde, dass es Gebiete gab, die dichter waren als andere, die kühlten sich schneller ab, es kollabierte ein System, das wir heute Sonnensystem nennen, in dessen Innern ein Stern aufgebaut wurde, der genau die richtige spektrale Eigenschaften hat, um auf seinem dritten Planeten zumindest es zu erlauben, dass Leben, also tote Materie, sich in organische und lebende Materie verwandelte und vor einigen Millionen Jahren sich Lebewesen bildeten, die sich aufgemacht haben, diesen Planeten von Osten nach Westen und Norden nach Süden zu erobern und die heute die Frage stellen können, warum ist das Universum so dunkel? Und da schließt sich der Kreis. Ein wunderbares Universum.